السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجنة النعم الله صلى الله عليه وسلم في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala weiter heute mit dem 429. Hadith aus Sunan Abi Dawud aus dem ersten Band, Seite 222. Und wir sind im Kapitel As-Sala zur Erinnerung. Und nachdem der Autor, rahimahullah ta'ala, die Gebetszeiten für das Sala, die Hadithe, die diesbezüglichen Hadithe uns überliefert hat, erwähnt er jetzt einzelne Unterkapitel, die etwas mit der Gebetszeit zu tun haben. Und das neunte, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist die allgemeine Anordnung und Aufforderung, sich an die Gebetszeiten zu halten. Und genau da machen wir inshallah ta'ala weiter mit dem 429. Hadith, in dem Abu Darda radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fünf Dinge gibt es, aufgrund derer man, wenn man sie mit Iman vollbringt, ins Paradies eingehen wird. Wer auf die fünf Gebete achtet und auch auf den dazugehörigen Wudu, Ruku', Sujud und die Zeiten, den Monat Ramadan fastet, zum Haus pilgert, sofern er hingehen kann, die Zakat wohlwollend hergibt und das anvertraute Gut aushändigt. Sie sagten: Abu Darda, was ist das anvertraute Gut? Er antwortete: den Russel zu vollziehen, wenn man sich im Zustand der Janaba befindet. Dieser Hadith von Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, in dem er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von fünf Dingen gesprochen hat. Und diese fünf Dinge sind die meisten davon, wie wir bereits natürlich kennen aus unserem islamischen Allgemeinwissen, sind die fünf Säulen. Allerdings sind hier nicht die fünf Säulen allen erwähnt, wie heißt es, sondern im Detail fehlt zum Beispiel die erste Säule, die nicht ausdrücklich erwähnt ist, aber sie ist indirekt erwähnt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auf Arabisch: Khamsun man ja'a bihinna ma'a iman. Das heißt, auf Deutsch übersetzt: fünf Dinge gibt es, aufgrund derer man, wenn man sie mit Iman vollbringt. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist eben die Shahada. Und ihr wisst ja, die Shahada, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, ist ja ein Ausdruck, anhand dessen man den Islam eines Menschen erkennt. Wie soll ich sonst wissen, ob jemand Muslim ist? Die Antwort lautet: woran erkenne ich, ob er Muslim ist? Anhand seiner Aussagen, anhand seiner Taten. Ich kann ja nicht in sein Inneres hineinschauen. Aber wenn jemand dieses Glaubensbekenntnis spricht, ist er für uns ein Muslim. Und der Prophet a.s. hat das hier vorausgesetzt und eben gesagt, wenn er das mit Iman vollbringt. Denn ansonsten wäre das ja, Gott bewahre, Heuchelei, wenn er im Herzen keinen Iman hat. Und ihr wisst ja, die Begriffe Islam und Iman sind zwei Begriffe, die je nachdem, in welchem Zusammenhang sie vorkommen, Unterschiedliches bedeuten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Beduinen sagten: wir sind Gläubige. Dann sagte Allah sinngemäß: sagt nicht, dass ihr Gläubige seid, sondern sagt: wir haben uns ergeben, wir sind Muslime. Und erst wenn der Glaube in eure Herzen eingedrungen ist. In diesem Sinne ist der Iman eine Stufe über dem Islam. Ansonsten, das ist ein Verständnis dieser beiden, oder ein Verhältnis, das diese beiden Begriffe miteinander haben, dass sie übereinander geordnet werden, hierarchiert werden. Das andere Verhältnis, das sie haben, ist, dass sie eigentlich das Gleiche bedeuten. Manchmal steht das eine für das andere und manchmal steht eben das eine für den inneren Islam und das andere für den äußeren Islam. Und in diesem Sinne ist das eine mit dem anderen nicht, das eine vom anderen nicht zu trennen. Man kann das eine mit dem anderen nicht trennen. Das ist unvorstellbar. Denn wir sagen ja, dass La ilaha illallah ein Zweig des Glaubens ist, oder nicht? Ja, der Iman besteht aus so und so vielen Zweigen, über 60 oder über 70 Zweigen. Der höchste davon ist La ilaha illallah. Also ist die Aussprache von La ilaha illallah schon ein Teil des Iman. Schon ein Teil des Iman. Deswegen darauf hingewiesen, dass die Begriffe, je nach Kontext, wie sie vorkommen, unterschiedliches bedeuten. Für uns hier auf jeden Fall gilt, dass das Glaubensbekenntnis hier Voraussetzung ist. Und dass der Prophet alaihi salatu wassalam versprochen hat, dass wenn man diese Dinge, die im Hadith erwähnt sind, ins Paradies gehen wird. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat natürlich zwei Sachen, sage ich mal, wenn wir die anderen Hadithe betrachten, stillschweigend vorausgesetzt. Die erste stillschweigende Voraussetzung oder zwei Dinge nicht erwähnt, die wir aus anderen Texten kennen. Nummer eins, er hat nicht gesagt, dass man sofort ins Paradies kommt, nachdem man gestorben ist. Denn es gibt Menschen, die mit ihren Seelen jetzt schon im Paradies umherfliegen. Und es gibt Menschen, die am Tag der Auferstehung keine Abrechnung unterzogen werden. Und es gibt Menschen, die von Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht bestraft werden. Bifadlillah azza wa jalla. Aber am Ende, im Endeffekt, diese Menschen alle, wenn sie Muslime waren, werden ins Paradies gehen, irgendwann einmal. Früher oder später. Und das ist der Glaube der Ahle Sunnah al Jama'a, dass dieser Mensch, sofern er La ilaha illallah sagt, wird ein Tag kommen, an dem er das Paradies betreten wird. Okay? Und umgekehrt bedeutet das für uns, dass die Sünden, welche auch immer er begeht, sofern er diese Voraussetzungen erfüllt hat in diesem Hadith, also diese fünf Taten begangen hat, sie sind kein Grund dafür, dass er für immer und ewig in der Hölle sein wird. Wenn jemand diese fünf Voraussetzungen erfüllt hat, wird er ins Paradies gehen, welche Sünde auch immer er gemacht hat. Wenn wir sagen, welche auch immer er gemacht hat, setzen wir stillschweigend voraus eine andere Sache, die der Prophet a.s.w. auch vorausgesetzt hat, und zwar, dass man als Gläubiger stirbt. Und das bedeutet, dass man nichts gemacht hat, was all diesem im Hadith widersteht, was diesem Hadith widerspricht. Weil er sagt ja, wenn man sie mit Iman vollbringt. Ja, er kann ja nicht sein, dass er sagt, dass es hier nur darum geht, diese Taten mit Iman zu vollbringen, sondern es geht ja auch darum, dass man als Gläubiger Allah subhanahu wa ta'ala gegenübersteht. Weil das ist ja die Voraussetzung dafür. Ja. Denn und auch logisch gesehen, denn die Gebete sind ja eine Sache, die den Gläubigen, sag ich mal, im positiven Sinne verfolgen, bis zu seinem Tod. Also ist Voraussetzung, dass der Iman da ist, bis zu seinem Tod. Solange der Mensch schuldfähig, mukallaf ist, muss er beten. Also ist diese Voraussetzung im Hadith gegeben, dass er bis zum Tod gläubig ist. Okay? Das heißt, auch wenn der Prophet ﷺ das nicht ausdrücklich erwähnt hat, ist dies im Hadith beinhaltet. Die zweite Sache, auf die der Prophet ﷺ hingewiesen hat, ist, dass diese Gebete, wenn sie verrichtet werden, auch so verrichtet werden müssen, wie der Prophet sie vorgemacht hat, ﷺ. Und er sagte, wer auf die fünf Gebete achtet, und auch, طبعاً, auch das Wort achtet, ja, das Achten, al-Muhafaza, ist mehr als nur das bloße Verrichten, mehr als nur das bloße Runterbeten, mehr als nur das bloße Bewegen im Gebet. Ja? Also ich habe auf meine Gebete geachtet, indem ich natürlich auch zum Beispiel sie in den richtigen Zeiten verrichtet habe. Und nachdem ich Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, wenn ich zum Beispiel auf den Markt gehe, wenn ich zum Beispiel in die Stadt gehe, wenn ich zum Beispiel verreise, dass ich darauf achte, auf meiner Reise in den Etappen Pausen zu machen, um meine Gebete verrichten zu können. Ja? Und fahre nicht absichtlich durch und vernachlässige meine Gebete. Das alles gehört zum Achten oder Beachten der Gebete. Und deswegen, wie der Prophet in einem anderen Hadith sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer auf diese fünf Gebete achtet, hat ein Versprechen bei Allah, dass er ihn ins Paradies eingehen lassen wird. Und wer nicht auf diese Gebete achtet, hat kein Versprechen von Allah, dass er ihn eingehen lassen wird. Wenn er will, bestraft er ihn. Und wenn er will, verzeiht er ihn. Und daraufhin wies der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin, als er sagte, wer auf die fünf Gebete achtet und auch auf den dazugehörigen Wudu. Taban, der Wudu auf Arabisch ist die rituelle Gebetswaschung. Manchmal, der Einfachheit halber, gibt man diese Begriffe im Deutschen wieder mit Gebetswaschung. Und manchmal benutzt man das arabische Fachwort. Und ehrlich gesagt, also eine Zeit lang habe ich es gedacht, es wäre immer gut, dass man immer zum Beispiel immer den arabischen Fachwort benutzt. Oder dass man immer die deutsche Übersetzung benutzt, damit der Leser es versteht. Und ich denke, das Beste ist tatsächlich die Mischung von beidem. Dass man es mal so sagt und mal so sagt. Denn der Muslim soll beide Begriffe kennen. Und diese beiden Begriffe etablieren sich dann, wenn man beide Begriffe regelmäßig auch verwendet. Und so versteht man auch den Redner immer. Denn manche benutzen den einen, manche benutzen den anderen Begriff. Und es ist besser, wenn beide Begriffe sich etablieren. Wichtiger ist natürlich der arabische Begriff, weil das vereint die Muslime, welche Sprache auch immer sie sprechen. Ruku', sagt er, sallallahu alaihi wasallam, ist die Verbeugung. Und der Sujud ist die Niederwerfung. Und er spricht diese Sachen an, aber natürlich auch die Fiqh-Gelehrten gehen dann näher darauf ein, ab wann ist Ruku' überhaupt Ruku'? Ab wann ist Sujud ein Sujud? Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'adhum. Mir ist angeordnet worden, mich auf sieben Knochen wortwörtlich niederzuwerfen. Und dann erzählt er, weil die Niederwerfung, man kann sich ja theoretisch auf verschiedene Arten und Weisen niederwerfen, aber die vorgeschriebene Art und Weise ist auch Voraussetzung. Und die Zeiten, sagt er, sallallahu alaihi wasallam, das heißt die Gebetszeiten. Denn genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala deine Hajj nicht annimmt, wenn du nach Arafat gehst an einem anderen Tag als im 9. Dhul-Hijjah, genauso deine Gebete, wenn du sie nicht verrichtest in der bestimmten Zeit, werden sie nicht angenommen. Und dann sagt er, nach dem Gebeten, was dazugehört, erwähnte er, sallallahu alaihi wasallam, den Monat Ramadan, also die vierte Säule im Islam. Die erste hat er vorausgesetzt, die zweite das Gebet angesprochen und dann kommt jetzt die bekannte vierte Säule nach der bekannten Reihenfolge. Das ist der Monat Ramadan zu fasten. Der Monat Ramadan steht uns bevor. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, möge Allah azza wa jal uns diesen Monat erreichen lassen und dass wir auch in diesem Monat inshallah so fasten, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vorgemacht hat, so dass wir aus diesem Monat herausgehen mit vergebenen Sünden und nicht nur das, sondern mit dem Versprechen ins Paradies eingehen zu dürfen. Allahumma amin. Dann sagte er, zum Haus pilgert. Also wissen wir automatisch, dass dies ein Hadith ist ab dem 9. Jahr nach der Hijra oder noch später, weil das die Hajj überhaupt erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und so kann man die Hadithe auch zeitlich einordnen. Aber er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in istata'a ilayhi sabila. Das heißt, wenn er, sofern er dorthin gehen kann, das heißt zum Haus hingehen kann. Und warum wird eigentlich dieser Begriff oder im Koran, liman istata'a ilayhi sabila, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bei der Hajj, obwohl eigentlich jede Anordnung Allahs azza wa jal eingeschränkt wird durch die Fähigkeit, durch die Möglichkeit. Jeder andere. Es gibt keine Sache, die Allah von dir verlangt zu tun, die nicht eingeschränkt ist, mit, sofern du dazu imstande bist. Alles andere wäre außerhalb deiner Möglichkeiten. Die Antwort lautet, weil die meisten Anordnungen Allah subhanahu wa ta'ala von den meisten Menschen ohne weiteres umgesetzt werden können. Und die Hajj eine Ibadah ist, die von körperlicher Art ist und von materieller Art ist. Das heißt, sowohl ist es eine Geld-Ibadah, sagt man, als auch eine körperliche Ibadah. Und beides miteinander zu vereinen, bedeutet mehr Voraussetzungen dafür, dass man sie umsetzen kann. Und jeder weiß, dass die Hajj eine längere Reise ist. In der heutigen Zeit, Alhamdulillah, Allah hat vieles leicht gemacht. Aber besonders damals, und der Koran ist nicht abgesandt worden nur für die Leute heute, sondern für die Leute damals und für die Leute in der Zukunft. Und diese Reise, dazu sind nicht viele Menschen imstande, aufgrund der finanziellen Lage. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Die Zakat wohlwollend hergibt. Die Zakat wohlwollend hergibt. In diesem Hadith sagt der Prophet, أَعْطَ الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ. Und das ist ein Hadith, oder das ist eine Aussage von vielen Hadithen, sodass wir sagen, die Voraussetzung einer Tat, damit sie bei Allah tabarak wa ta'ala angenommen wird, eine der Voraussetzungen ist die Absicht, die Niyyah. Und der Prophet ﷺ drückt das manchmal eindeutig aus, wie in dem berühmten Hadith von Umar radiallahu anhu, als er sagte, وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und in diesem Hadith drückt er es anders aus. Er sagte, und wer die Zakat wohlwollend hergibt. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass bei der Zakat gibt es zwei Aspekte. Besonders wenn wir, betrachten, dass der Prophet ﷺ und die Khulafa nach ihm die Zakat eingetrieben haben von den Menschen. Das heißt, sie haben einen sogenannten Jabi hinausgeschickt, der zu den Leuten gegangen ist und von ihnen man nennt das Al-Amwal al-Zahira, ja, vom offensichtlichen Vermögen die Zakat genommen hat. Das heißt, diese Leute, die sind gegangen und zum offensichtlichen Vermögen gehören die Tiere. Die Tiere, die Bahimatul An'am, für die man also Zakat bezahlen muss, und zwar die Kamele, die Schafe, die Ziegen. Und was dazu gehört, ja, die Stiere. Für diese Tiere, für die muss man Zakat, und diese werden eingetrieben oder wurden eingetrieben seitens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person bezahlt diese Zakat wohlwollend oder sie bezahlt die Zakat widerwillig. In beiden Fällen ist sie juristisch aus dem Schneider, aber nur im ersten Fall hat sie etwas davon bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Mensch, auch wenn er zum Spenden aufgefordert wird, in Moscheen oder anderweitig, dass er seine Absicht überprüft. Denn in beiden Fällen bist du dein Geld los. Aber es wäre sehr schade, wenn du dieses Geld am Tag der Auferstehung nicht wiederfinden würdest. Insofern, dass dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass Allah tabarak wa ta'ala die Absichten der Menschen kennt und er weiß, was du bezweckt hast, als du bezahlt hast. Wenn du zum Spenden aufgefordert wirst, hast du gespendet, weil du dich schämst, Nein zu sagen. Hast du gespendet, damit die Leute sagen, er hat Geld hergegeben, oder hast du gespendet, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَأَدَّ الْأَمَانَةَ. Und ebenso, und das fünfte ist, dass man das Anvertraute gut aushändigt. Abu Darda, radiallahu anhu, wurde gefragt von den Leuten, die den Hadith von ihm gehört haben, was bedeutet denn das ausgehändigte Gut oder das anvertraute Gut auszuhändigen? Er sagte, radiallahu anhu, den Ghusl zu vollziehen, wenn man sich im Zustand der Janaba befindet. Und jetzt, das ist ein vielleicht klassischer Fall für eine allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man sagt, oder eine umfassende Aussage, man nennt es auf Arabisch eine Aam-Aussage, die hier in diesem Fall der Überlieferer mit einem konkreten Beispiel erläutert hat. Und das bedeutet auf Deutsch, das anvertraute Gut ist unter anderem das Beispiel, das Abu Darda erwähnt hat, radiallahu anhu. Aber diese Erwähnung, die Erwähnung dieses einzelnen Beispiels, hat keine einschränkende Bedeutung. Das heißt nicht, dass Abu Darda dadurch sagt, radiallahu anhu, Al-Amana besteht nur aus dem Ghusl. Sondern er wurde gefragt nach dem Motto, was bedeutet es denn unter anderem, die Amana auszuhändigen? Er sagte, dazu gehört, auch wenn er das Wort nicht sagt, dazu gehört. Aber es ist einfach ein Beispiel. Und das gibt es, diese Vorgehensweise gibt es oft, besonders beim Tafsir des edlen Koran. Ja? Also wenn zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, und von dem, womit wir sie versorgt haben, spenden sie. Ja? Heißt das auf Deutsch, heißt das, wenn jetzt ein Tafsir-Gelehrter kommt und sagt, damit ist die Zakat gemeint. Ja? Heißt es, dass damit nur die Zakat gemeint ist? Die Antwort lautet nein. So, damit ist die Zakat gemeint, aber auch dazu gehört jede Art von Spende, die man hergibt. Denn alles gehört zu diesem Begriff dazu. Und den Fehler, den man machen kann, dass man denkt eben, der Gelehrte oder der Autor oder der Tafsir-Gelehrte sagte, damit ist die Zakat gemeint, das heißt, alles andere ist damit nicht gemeint. Nein, er gibt eigentlich ein Beispiel dafür. Das ist wie wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, die vorausgeeilten Ersten unter den Muhajirin zum Beispiel und Ansar, aber sagen wir unter den Muhajirin, ja. Und dann sagt einer zum Beispiel, Abu Bakr ist damit gemeint. Natürlich ist damit Abu Bakr gemeint, aber das heißt nicht, dass Umar nicht damit gemeint ist. Okay? Das ist so die Geschichte. Und selbst sogar manchmal findest du, dass eine Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf einen bestimmten Sahabi. Das bedeutet auch nicht, dass sich andere damit gleichzeitig gemeint sind. Sie waren, einer war vielleicht der Auslöser, aber warum hat dann, das ist ja genau der Punkt, wenn es nur um ihn ginge, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen erwähnen können und sagt es erledigt. Aber es geht ja nicht nur um diesen einen Menschen. Er ist lediglich ein Beispiel dafür, Allahu a'ala. Qatada ibn Rib'i berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah, der Erhabene, sprach, ich habe deiner Gemeinde 5 Gebete auferlegt. Und ich habe ihnen versprochen, dass derjenige, der darauf achtet, sie zur richtigen Zeit zu verrichten, den werde ich ins Paradies eintreten lassen. Und wer nicht auf sie achtet, der hat von mir kein Versprechen. In diesem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, und hier sehen wir, dieser Hadith ist ein Qudsi-Hadith. Das heißt, ein heiliger Hadith. Das sind die Worte Allahs, tabarak ta'ala. Und die Gelehrten, wie ihr vielleicht mal gehört habt, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, ob das wortwörtlich die Worte Gottes sind oder ob das die Wiedergabe unseres Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, dessen, was er in Offenbarung erhalten hat. Und die Formulierung stand von richtigerweise, das sind Worte Allahs. Ja, das sind Worte Allahs, genauso wie der Koran Worte Allahs sind. Ja. Nur, sie haben nicht den gleichen Status wie der Koran al-Karim in verschiedener Hinsicht. Das heißt, zum Beispiel, darf man den Qudsi-Hadith im Gebet lesen nach der Fatiha? Die Antwort lautet nein. Liest man den Hadith Qudsi mit Tajweed? Die Antwort lautet nein. wurde dieser Hadith Qudsi im Koran, al-Karim, in den uthmanischen Mushafs, uthmanisch gemeint ist, die zur Zeit von Uthman im Affan angefertigt wurden, wurden sie dort aufgenommen? Die Antwort lautet nein. Hat Allah subhanahu wa ta'ala versprochen, dass diese Worte für immer und ewig bewahrt werden? Die Antwort lautet nein. Ja? Und deswegen, genauso wie At-Tawrah und Al-Injil und Al-Zabur und so weiter, diese Bücher heutzutage nicht mehr im Original auffindbar sind, genauso kann es sein, dass diese Worte authentisch überliefert werden, unauthentisch überliefert werden. Okay? Aber wenn sie authentisch überliefert sind, dann sind das Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt mehrere Unterschiede, wie ich gesagt habe, zwischen dem Koran und dem Heiligen Hadith. Und dazu gehört auch zum Beispiel, diese Hadithe darf man lesen, auch wenn man kein Wudu hat, auch wenn man im Zustand der Janaba ist. Okay? Aber den Koran Karim, dafür gibt es andere Regeln, wie wir bekannterweise kennen. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesprochen: Ich habe deiner Gemeinde 5 Gebete auferlegt. Und ich habe ihnen versprochen, dass derjenige, der darauf achtet, sie zur richtigen Zeit zu verrichten, den werde ich ins Paradies eintreten lassen. Und hier sehen wir eine sehr einfache Antwort auf die berühmte Frage, die manche Leute stellen, die zum Beispiel sagen, warum müssen wir beten? Was hat Gott davon? Gott braucht doch unsere Gebete gar nicht. Und die Antwort lautet, Gott braucht deine Gebete tatsächlich nicht, sondern diese Gebete machst du für dich selbst. Und diese Gebete sind ein Licht am Tag der Auferstehung. Und diese Gebete sind, damit du dich sauber wäschst, 5-mal pro Tag vor deinen Sünden, die du begehst, Tag und Nacht. Und diese Gebete sind, damit du den Kontakt aufrecht erhältst zu Allah. Und diese Gebete sind, damit du dich immer wieder an deinen Herrn erinnerst. Und diese Gebete sind, damit du immer wieder daran denkst, warum du auf dieser Welt bist und was dein eigentliches Ziel ist. Und diese Gebete sind eben dafür da, damit du ein Versprechen bekommst von Gott, am Tag der Auferstehung ins Paradies eingelassen zu werden. Und dazu gehört, wir wissen, es gibt beim Gebet mehrere Gebetsvoraussetzungen, Shurut as-Salah. Aber warum hat er, subhanahu wa ta'ala, die Sache mit der Gebetszeit erwähnt? Vielleicht, weil dies eine der wichtigsten Voraussetzungen ist. Oder weil dies eine Voraussetzung ist, die meisten Menschen vernachlässigen. Und viele Menschen vernachlässigen. Denn wie viele Menschen gibt es, das ist jetzt einfach aus dem Bauch heraus, ja, ohne Statistik oder sowas, ja, aber wie viele Menschen gibt es, die ihre Gebete verrichten, 5-mal pro Tag, aber einfach kein Wudu machen? Also auf die Idee kommt normalerweise nicht einmal der größte Frevler. Okay? Er würde sie eher gar nicht beten, als dass er sie einfach sich hinstellt und er weiß genau, das Gebet wird eh nicht akzeptiert. Wie viele Menschen beten absichtlich in die falsche Richtung? Weil die Qibla ist auch eine Gebetsvoraussetzung. Wie viele Menschen beten und bedecken ihre Aura absichtlich nicht? Ja? Und so weiter und so fort. Aber die Gebetszeit ist eine Sache, die einzuhalten offensichtlich eine größere Herausforderung ist als alles andere. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala yani, sagte auch, oder der wie heißt es, im Koran Karim, auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gibt es immer den Hinweis darauf, wie gefährlich es ist, die Gebetszeit nicht einzuhalten. Und ihr kennt das berühmte Verschlafen und Vergessen. Ja, und das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass man die Gebetszeit nicht einhält. Und da der Mensch aber vergesslich gemacht worden ist, und das Nicht-Vergessen ist eine Eigenschaft Allahs Azza wa Jal, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا, und da das Verschlafen eine menschliche Eigenschaft ist, von der kein Mensch auf der Welt verschont bleibt, nicht einmal unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist davon verschont geblieben, alayhi salatu wassalam, deswegen ist diese Eigenschaft oder diese Gebetsvoraussetzung wahrscheinlich die, wo die Menschen, diejenige, die den meisten betenden Muslimen Probleme bereitet Und wir kennen das aus der Praxis, wie viele Menschen sagen, ich habe Probleme, mein Gebet einzuhalten, weil ich arbeiten muss, weil ich verreisen muss, was weiß ich, was für Begründungen es gibt. Aber es ist meistens immer die Sache mit der Gebetszeit, die anderen Gebetsvoraussetzungen, die Reinheit des Ortes, die Reinheit der Kleidung, wie erwähnt, die Qibla und so, das sind die wenigsten, in wenigsten Fällen das eigentliche Problem. Wallahu a'lam. Und da wir jetzt mehrmals über die Gebetszeiten gesprochen haben, die Wichtigkeit, stellt sich nun im 10. Kapitel die Frage, was ist, wenn der Imam das Gebet bis nach Ende der Gebetszeit hinausschiebt? Dafür gibt es ein eigenes Kapitel, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache angekündigt und auch wurde er danach gefragt, wie man dazu handeln hat. Abu Dharr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam ihn folgendes fragte: Abu Dharr, was wirst du machen, wenn über dir Führer eingesetzt sind, die das Salah hinausschieben? Wortwörtlich heißt es im Arabischen, diejenigen, was wirst du machen, wenn über dich Führer eingesetzt sind, die das Salah töten oder hinausschieben? Töten oder hinausschieben. Yumitunaha. Und gemeint ist mit dem Töten des Salah, dass sie es eben zu spät verrichten und es eben nicht angenommen wird. Wallahu a'lam. Er antwortete, radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, was befiehlst du mir? Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, verrichte das Salah zur richtigen Zeit. Und wenn du es später mit ihnen noch einmal erreichst, dann bete es noch einmal, es wird dir dann als freiwilliges Gebet angerechnet. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist natürlich eines der Wunder von ihm, alaihi salatu wasalam, dass er solch eine Sache vorausgesagt hat, alaihi salatu wasalam, die sich in seiner Epoche noch nicht bewahrheitet hat, sondern erst später. Und für uns ist entscheidend, dass wir lernen, wie wir mit dieser Angelegenheit umgehen. Und dass wir, wenn über uns Führer eingesetzt werden, die den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala nicht ausführen und nicht richtig umsetzen, dass das für uns kein Grund ist, mitzumachen und nachzueifern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, dass wir ihm gehorchen sollen und dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen sollen und auch den Führern unter uns, ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Aber diese Anordnung, den Führern zu gehorchen, ist eben nur, wenn sie nicht Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der jeweiligen Sache zuwiderhandeln. Ja? Das heißt also, die Gehorsamkeit einem Menschen gegenüber, einem Geschöpf gegenüber, darf nicht sein, wenn man dadurch dem Schöpfer sich widersetzt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Keinen Gehorsam gibt es für ein Geschöpf, das heißt, egal welches Geschöpf, auch immer, ob es sein eigener Vater ist, ob es seine eigene Mutter ist, yani was für ein Anrecht hat Allah Azza wa Jal den Eltern gegenüber den Kindern gegeben. Und zweifellos muss man auf seine Eltern hören. Aber wenn sie dir Sündhaftes anordnen, dann gibt es keine Gehorsam in dieser Sache. Und eines dieser Angelegenheiten ist es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ob man es glaubt oder nicht, aber es wird Führer geben, die das Salah verrichten, nicht zur richtigen Zeit. Und das bedeutet offensichtlich nach der vorgeschriebenen Zeit, nachdem die Zeit vorüber ist. Das ist die offensichtliche Ansicht. Also man könnte auch sagen, hinausgeschieben, hinausgeschoben über die bevorzugte Zeit. So kann man den Hadith auch verstehen, aber das ist nicht, wie gesagt, die offensichtliche Bedeutung des Hadithes, Wallahu a'lam. Und deswegen ist die Frage, wie man damit umzugehen hat. Denn wir haben ja gesagt, wenn der Imam ein Gebet hinausschiebt, zum Beispiel das Duhr-Gebet ist mittags um 1:30 und der Imam sagt, wir beten nicht am Anfang der Zeit, sondern wir beten zum Beispiel eine Stunde später, erst um 2:30, weil Asr erst um 5 Uhr ist oder 6 Uhr ist oder so. Dann, wenn er darin einen Nutzen sieht, ist das kein Problem. Dann hat er das Gebet hinausgeschoben und du hast dich an diese Gemeinschaft, sofern du keine Entschuldigung hast, hast du dich daran zu halten. Und so hat es der Prophet ja auch gemacht, a.s.w. Wenn der Muadzin bei starker Hitze den Adhan ausrufen wollte, hat er ihm gesagt, warte ab, bis es kälter wird. Warte ab, bis es kälter wird. Warte ab, bis es kälter wird. Und danach erst hat er den Adhan ausgerufen. Deswegen kann das hiermit nicht gemeint sein. Das ist ja dann mitten in der Zeit. Das Problem ist aber, wenn der Imam, Gott bewahre, das Gebet verrichtet, erst mit der Gemeinschaft, nachdem die Zeit schon hinaus, nachdem die Zeit schon ausgelaufen ist. Wie soll man damit umgehen? Der Prophet fragte Abu Dharr, obwohl der Prophet die Antwort kennt, a.s.w., und das ist natürlich ein rhetorisches Mittel, um die Aufmerksamkeit des Schülers zu erwecken. Da sagte er, verrichte das Salah zur richtigen Zeit und wenn du es später mit ihnen noch einmal erreichst, dann bete es noch einmal, es wird dir dann als freiwilliges Gebet angerechnet. Also, du musst das erfüllen, was dein Herr von dir verlangt. Dein Herr will von dir ein Gebet zur richtigen Zeit, dann machst du das auch. Und selbst wenn du das Gebet zu Hause verrichtest und alleine verrichtest, machst du das, weil das ist das, was Allah von dir verlangt hat und dazu bist du auch imstande. Aber, und das ist das, die Geschichte hier, wenn du dann in der Gemeinschaft des Führers bist, wenn du dann in der Gemeinschaft des Imams bist, des Machthabers bist und er verrichtet ein Gebet, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe da schon gebetet, ich brauche nicht nochmal beten, dann würde das eventuell schwere Konsequenzen für dich haben. Weil wir haben es ja hier zu tun mit jemandem, der ungerecht ist. Logischerweise, wenn er anfängt, das Recht Allah subhanahu wa ta'ala zu vernachlässigen, wie wird er dann mit den Rechten seiner, in Anführungsstrichen, Untertanen umgehen? Okay? Und insofern ist zu erwarten, dass er dir vielleicht vorwirft, du würdest dich gegen die Gemeinschaft wenden, du würdest ihm ungehorsam sein, du wirst die Gemeinschaft spalten. Ja, viele Menschen, wenn sie die Wahrheit sagen oder der Wahrheit folgen, dann wirft man ihnen vor, dass sie sich von der Gemeinschaft spalten. Ja, natürlich spalten sie sich von der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft macht ja was Falsches. Okay? Und wer will schon mit der Gemeinschaft sein, wenn sie was Falsches macht? Nach dem Motto, wenn die anderen von der Brücke springen, springst du dann mit. Deswegen, die Gemeinschaft ist ja nicht im Recht, sondern die Gemeinschaft, die im Recht ist, oder die Gemeinschaft, von der wir sagen Ahle Sunnah wal Jama'a, die sunnitische Glaubensgemeinschaft, dann meinen wir damit die Gemeinschaft, die zum Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Auch wenn sie schon gestorben ist. Ich möchte zusammen sein mit Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mit Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Das ist die Gemeinschaft, mit der ich zusammen sein möchte. Ja? Und deswegen spielt keine Rolle, ob sie im Leben oder tot ist. Weil am Tag der Auferstehung werden alle zusammenkommen. Die Lebendigen, die nach mir gelebt haben und die vor mir gelebt haben. Alle werden gemeinsam vor Allah lebendig sein. Wallahu a'lam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier eine Lösung gegeben. Und die Lösung lautet, Alhamdulillah, das gehört zur Erleichterung der islamischen Scharia, dass wenn du dann in der Gemeinschaft bist und sie beten, brauchst du nicht sagen, ich habe schon gebetet oder ähnliches, sondern bete es einfach noch einmal mit und du wirst sogar dafür belohnt. Du wirst sogar dafür belohnt, obwohl du schon gebetet hast, aber deine Absicht ist in diesem Fall ein freiwilliges Gebet. Denn man darf man darf nicht ein Fardgebet zweimal pro Tag verrichten, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn man ein Duhr-Gebet zweimal verrichtet, muss das zweite davon eben ein freiwilliges Duhr-Gebet sein. Wenn man ein Maghrib-Gebet zweimal verrichtet, muss das Maghrib-Gebet, deswegen das zweite, ein freiwilliges Gebet sein. Deswegen zweimal ein Fardgebet, ein gleiches Fardgebet verrichten, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Und es gibt auch andere Hadithe, die wir inshallah noch sehen werden, in denen der Prophet alaihi salatu wasalam diese Sache für uns, sage ich mal, legalisiert hat. Und zwar, dass man ein Fardgebet wenn man eine Gemeinschaft erwischt, nochmal verrichten darf. Und der Punkt ist genau derjenige, dass wenn die Muslime in der Moschee beten und einer betet nicht mit, dann ist die erste Frage, ist er Muslim oder ist er kein Muslim? Ja, und jeder kennt das, was passiert manchmal, dass ein Nicht-Muslim die Moschee besuchen kommt und der betet dann nicht mit. Ja? Und dann wissen meistens, okay, er ist kein Muslim, dann braucht man ihn auch nicht anzugreifen, weil er kommt ja, um den Islam kennenzulernen und zu fragen. Und dann weiß er, wie er damit umgeht. Aber wenn es ein Muslim ist, der absichtlich mit den Muslimen nicht betet, dann ist es entweder ein starkes Stück oder, also ein starkes Stück kann sein, weil er, Gott bewahre, yani, vielleicht seine Glaubensbrüder des Unglaubens bezichtigt, kann es sein, oder weil er Unruhe stiften will, oder, was auch sehr wahrscheinlich ist, dass er eben nicht weiß, diese Regel nicht kennt, wie auch einmal passiert ist beim Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Die wussten nicht, die dachten, die haben schon gebetet, die brauchen nicht noch einmal mitbeten. Aber der Islam will, und das ist die Quintessenz des Ganzen, der Islam legt großen Wert darauf, dass die Muslime nach außen hin eine Gemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Körper darstellen. Wenn ein Teil davon, sage ich mal, leidet, dann leidet der gesamte Körper darunter. Amr ibn Maymun al-Audi sagte, Mu'adh ibn Jabal, der Gesandte des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, kam aus dem Jemen zu uns. Ich hörte seinen Takbir beim Fajr-Gebet. Es war ein Mann mit tiefer Stimme. Meine Liebe zu ihm hörte nicht auf, bis ich ihn in Damaskus beerdigte. Dann suchte ich den nach ihm wissensreichsten Menschen. So ging ich zu Mu'adh ibn Jabal und blieb bei ihm, bis er starb. Er erzählte mir, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, so ging ich zu Ibn Mas'ud und blieb bei ihm, bis er starb. Er erzählte mir, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hatte: Was werdet ihr tun, wenn über euch Führer eingesetzt sind, die Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichten? Ibn Mas'ud radiallahu anhu sprach: Ich antwortete: Was befiehlst du mir zu tun, sollte ich dies erleben? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, verrichte das Salah zu seiner vorgeschriebenen Zeit und wenn du es mit ihnen noch erreichst, dann verrichte es mit ihnen zusammen als ein freiwilliges Gebet. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, erfahren wir dasselbe wie aus dem Hadith von Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu. Aber erstens, der Nutzen aus diesem Hadith ist, dass offensichtlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehr als einmal seine Sahaba darauf hingewiesen hat, aufgrund der Wichtigkeit der Angelegenheit. Wir haben ja gesagt, dass die Voraussetzung der Gültigkeit des Gebetes, und zwar die Zeit, eben das diejenige Voraussetzung ist, die den meisten Menschen Probleme bereitet. Und darin ist offensichtlich auch die Fitna und die Versuchung in diesem Hadith. Zweitens erfahren wir, dass die Tabi'in, rahimahumullah ta'ala, das Wissen genommen haben und erworben haben von denjenigen Sahaba, die sich am besten auskannten in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass die Sahaba eben nicht alle gleich gewesen sind. Und Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, gehört zu den Gelehrten der Sahaba und danach Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud war in Al-Kufa und man sagt, dass letztendlich viele Elemente und viele Dinge, die sich unter den Gelehrten, was heißt man sagt, also der Fiqh, der sich dann dort ausgebreitet hat, ist letztendlich auf Leute wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu zurückzuführen. Und daraus hat sich auch eine ganze Rechtsschule entwickelt. Das heißt nicht, dass natürlich alles, was eine Rechtsschule ist, alles von Ibn Mas'ud stammt, aber er ist sicherlich eine der wesentlichen Quellen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und Ibn Mas'ud war ein Faqih, aber er war auch einer der berühmten Koranleser. Und die heutigen Überlieferungen des Koran Karim gehen auf Leute zurück, wie Abdullah ibn Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ubada ibn Samit radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Nach mir werden über euch Führer eingesetzt, die vom Salah zur richtigen Zeit abgelenkt werden, so dass die Zeit ausläuft. Betet also zur richtigen Zeit. Ein Mann fragte dann: O Gesandter Allahs, soll ich dann noch einmal mit ihnen beten? Er antwortete: Ja, wenn du willst. Der Überlieferer Sufyan sagte in seiner Version: Wenn ich das Salah mit ihnen erreiche, soll ich es dann mit ihnen verrichten? Er sagte: Ja, wenn du willst. Und in der darauf folgenden, auf jeden Fall aus dieser Überlieferung sehen wir, dass das Gebet, das man mit ihnen verrichtet, wie ich vorhin auch angedeutet habe, kein Pflichtgebet ist, sondern ein freiwilliges Gebet. Und dieses Verrichten mit ihnen ist ja offensichtlich nicht, damit man seine Pflicht vor Allah erfüllt, denn die hat man ja schon erfüllt, indem man sein Gebet verrichtet hat, sondern es geht darum, dass man den Schaden von sich abwendet. Ja? Und es geht nicht um das Salah an sich, sondern um den Schaden, den man von sich abwendet. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Qabisa ibn Waqas berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Es werden nach mir Führer über euch eingesetzt, die die Gebete hinausschieben. Dies ist zu euren Gunsten und zu ihrem Schaden. So betet mit ihnen, solange sie in Richtung Qibla beten. Aus diesem Hadith erfahren wir dasselbe wie auch in dem Hadith vorher. Allerdings hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم. Das heißt also, das Gebet, das sie hinausschieben, ist ein Argument gegen sie, eine Hujja gegen sie am Tag der Auferstehung, und sie begehen dadurch eine schwere Sünde. Aber für euch ist etwas Gutes, weil ihr werdet das Gebet deswegen zweimal verrichten. Und grundlos darf man es nicht zweimal verrichten, aber ihr habt dadurch einen Grund bekommen, wodurch ihr gesetzlich ein Gebet verrichten und dafür belohnt werdet. Ebenso sind diese Hadithe alle ein deutlicher Beweis dafür, dass jemand nicht den Islam verlässt, wenn er ein Gebet absichtlich verstreichen lässt, sondern er begeht dadurch eine schwere Sünde. Sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht uns angeordnet, hinter ihm zu beten. Denn wenn jemand kein Muslim ist, wie willst du hinter ihm ein gültiges Gebet verrichten? Wallahu a'lam. 11. Kapitel: Wer ein Salah verschlafen oder vergessen hat. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Heimweg vom Feldzug in Khaybar nachts reiste. Als uns der Schlummer einholte, machte er Rast und er sagte zu Bilal: Halte du heute Nacht Wache. Bilal fielen dann die Augen zu, während er sich an sein Kamel lehnte. Weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch Bilal noch irgendeiner von seinen Freunden wachte auf, bevor die Sonne auf sie schien. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war der Erste, der aufwachte. Da erschrak er und sagte: Bilal. Er sagte: Mir ist dasselbe passiert wie dir. mögen meine Eltern für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs. Daraufhin zogen sie ein wenig weiter, dann vollzog der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu und ordnete Bilal an, die Iqama auszurufen. Dann leitete er für sie das Subh-Salah. Als er das Salah beendet hatte, sagte er, wenn jemand vergessen hat, ein Salah zu beten, soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Denn Allah, der Erhabene, sagte, verrichte das Salah, sobald du dich daran erinnerst. Ibn Shihab pflegte, dementsprechend zu lesen. Ahmad sagte, Ambasa sagte, das heißt in dieser Überlieferung über Yunus, zu meinem Gedenken. Ahmad sagte, Kara bedeutet Schlummer. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, hat sich auf dem Feldzug, auf der Rückreise des Feldzuges von Khaybar, eben ereignet, dieses berühmte Ereignis, dass sie das Fajr-Gebet verschlafen haben. Lesen wir den Hadith noch einmal. Als uns der Schlummer einholte, Schlummer ist also die Müdigkeit, die starke Müdigkeit, machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Rast und sagte zu Bilal radiallahu anhu, halte du heute Nacht Wache. Zwar aus diesem Hadith, aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sehen wir schon, dass das Verschlafen eines Gebetes dann gerechtfertigt ist, wenn man das getan hat, was man normalerweise tut, um auch aufzustehen. Aber ansonsten, wenn jemand sich einfach nachts schlafen legt, weder einen Wecker stellt, noch jemanden darauf hinweist, ihn aufzuwecken, obwohl er oder auch nicht in der Nähe einer Moschee schläft, wo er den Adhan normalerweise hört, um aufzuwachen, dann hat er nichts dafür getan. Da kann er nicht auch sagen, ich habe das Gebet verschlafen und ich habe keine Sünde begangen. Und dann, jeder normale Mensch, wenn er rechtzeitig zur Arbeit aufstehen will, stellt sich den Wecker. Deswegen, dieser Hadith weist darauf hin, dass man diese Sachen machen muss. Der Prophet sagt, halte du Nacht Wache, Bilal. Bilal fielen dann die Augen zu, während er sich an sein Kamel lehnte. Weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch Bilal, noch irgendeiner von seinen Freunden wachte auf, bevor die Sonne auf sie schien. Aus diesem Hadith entnehmen wir, was wir auch schon bei den Gebetszeiten erklärt haben oder herausgefunden haben, dass die Fajr-Gebetszeit mit dem Sonnenaufgang endet. Und es gibt eine Schad-Überlieferung über manche Sahabe, dass sie gesagt hätten, dass die Fajr-Zeit bis zur Dhuhr-Zeit anhält. Aber diese Ansicht ist falsch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith und auch in anderen Hadithen darauf hingewiesen hat, dass die Fajr-Zeit endet, sobald die Sonne aufgeht. Und deswegen, egal wer etwas sagt, selbst wenn es ein Sahabi ist, der etwas sagt, was dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam eindeutig widerspricht, ist seine Aussage zu verwerfen, weil wir folgen unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war der Erste, der aufwachte, was darauf hinweist, dass er am besorgtesten war und dass er sich am meisten um die Gebetszeit kümmerte. Da erschrak er und sagte, Bilal, nach dem Motto, Bilal, was ist los? Ich habe dir doch gesagt, dass du uns zum Fajr-Gebet aufwecken sollst. Und auch die Tatsache, dass der Prophet erschrak, weist darauf hin, dass es ihm Sorgen bereitete und dass diese Angelegenheit keine Normalität war bei ihm, eine Ausnahme war. Im Gegensatz zu manchen Leuten, Gott bewahre, die ganz normal jeden Morgen ihren Wecker stellen, zum Beispiel eine halbe Stunde vor der Arbeit oder eine Stunde vor der Arbeit, egal wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht, passiert sie gar nicht. Das ist etwas ganz anderes. Diese Menschen, ihre Herzen, haben sich an diese schwere Sünde so sehr gewöhnt, dass sie gar nicht mehr erschrecken, wenn sie aufwachen, nachdem die Gebetszeit schon ausgelaufen ist. Und er sagte, Bilal, Er sagte, mir ist dasselbe passiert wie dir. Mögen meine Eltern für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs. Also seine Entschuldigung ist, ich habe es versucht, aber ich bin auch eingeschlafen. Daraufhin hat der Prophet ﷺ ihn nicht dafür kritisiert. Weil wenn du etwas machst, aber es überkommt dich der Schlummer, es überkommt dich der Schlaf, so ist das nicht in deiner Hand. Und das passiert und dafür ist man auch dann nicht anzugreifen. Daraufhin zogen sie ein wenig weiter, dann vollzog der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, wann man sein Gebet nachholen muss, wenn man sich daran erinnert, weil man es zum Beispiel verschlafen oder man es verpasst hat. Die meisten Gelehrten sagen, du musst dein Gebet verrichten, sobald du dich daran erinnerst. Das heißt also, in diesem Fall, sobald du dich daran erinnerst, stehst du auf, machst dein Wudu und betest dein Gebet. Und der Beweis dafür ist eben die Aya, wo es eben heißt, auf Deutsch übersetzt, verrichte das Gebet, sobald du dich daran erinnerst. Ich komme gleich nochmal auf diesen Vers zurück. Aqim as-salata lidh-dhikra, so heißt es im arabischen Text. Aber in diesem Hadith sehen wir, dass der Prophet ﷺ das nicht gemacht hat. Richtig? Und er hat sich auf diese Aya auch berufen, in seiner Aussage. Und was macht er? Er zog ein wenig weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, er zog ein wenig weiter, bedeutet, er zog mit der gesamten Mannschaft, mit der gesamten Kompanie, mit der er unterwegs war, kam ja von einem Feldzug zurück, ein wenig weiter. Und dieses Weiterziehen ein wenig heißt nicht 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, sondern alle Leute stehen auf, setzen sich auf ihren Sattel, es geht los, Allahu a'lam, wie viele Kilometer sie weitergegangen sind. Und dann erst, er hat sallallahu alaihi wasallam Halt gemacht, den Wudu vollzogen und Bilal angeordnet, die Iqama auszurufen. Und deswegen hat man, alhamdulillah, die Möglichkeit, das auch ein wenig hinauszuschieben. Und wie lange hat man Zeit? Man hat Zeit, bis die nächste Gebetszeit eintrifft. Je früher man es macht, desto eher hat man natürlich seine Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber erfüllt. Und das ist auch eine gute Sache. Aber die Tatsache, dass der Prophet a.s.w. das Gebet etwas hinausgeschoben hat, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden, Allahu a'lam, weist darauf hin, dass man es nicht sofort verrichten muss, sondern man verrichtet es, sobald man sich daran erinnert, in dieser Phase, bevor die nächste Gebetszeit eintrifft. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ebenso hat er, sallallahu alaihi wasallam, wie im anderen Überlieferung darauf hinweisen, auch sein Sunnah-Gebet erstmal, das werden wir noch sehen, andere Überlieferungen, hat auch sein Sunnah-Gebet erstmal verrichtet. Weil es kann nicht sein, dass er ein freiwilliges Gebet zuerst verrichtet, obwohl er eigentlich sein Fard-Gebet verrichten müsste. Für all das weist darauf hin, was wir gesagt haben. Ebenso weist es darauf hin, dass man die Iqama ausruft, auch wenn die Gebetszeit ausgelaufen ist. Weil die Iqama ist dafür da, die Gemeinschaft darauf hinzuweisen, dass man jetzt mit dem Gebet beginnt. In dieser Überlieferung steht nichts vom Adhan, aber sie steht in anderen Überlieferungen des gleichen Ereignisses. Das heißt, auch der Adhan ist Sunnah, ihn auszurufen. Weil die Gelehrten sagen, ist der Adhan dafür da, um den Leuten zu sagen, das ist eine Meinungsverschiedenheit, wofür ist der Adhan da? Ist der Adhan dafür da, den Leuten zu sagen, die Gebetszeit beginnt jetzt? Oder ist der Adhan dafür da, zu sagen, die Gebetsgemeinschaft wird bald zusammen beten? Ja? Und der Unterschied zwischen den beiden ist eben, wann man die Adhan ausruft. Soll man ausrufen am Anfang der Zeit, auch wenn man erst später beten wird? Oder soll man ihn lieber ausrufen, wenn man in nächster Zeit auch dann wirklich beten wird, selbst wenn es nicht am Anfang der Zeit gewesen ist? Und dieser Hadith weist eben auf die zweite Ansicht hin. Dann leitete er, sallallahu alaihi wasallam, das Subh-Gebet. Als er das Salat beendet hatte, sagte er, wenn jemand vergessen hat, ein Salat zu beten, soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Denn Allah, der Erhabene, sagte, verrichte das Salah, sobald du dich daran erinnerst. Und auf Arabisch, aqim salata lidhikra. Und dann heißt es hier, der Vers im Koran ist nicht so da. Und deswegen heißt es hier eben, Shihab, rahimahullah ta'ala, pflegte dementsprechend zu lesen. Und diese Lesart ist eine sogenannte Shad-Lesart. Das heißt, eine Lesart, die überliefert wird, allerdings erfüllt sie nicht die Voraussetzung einer gültigen koranischen Lesart. Und deswegen nennt man sie Shad. Man profitiert davon einiges trotzdem, unter anderem den Tafsir des Koran al-Karim. Oder man profitiert auch davon, die Sprache und manchmal die Erleichterung Allahs subhanahu wa ta'ala, wenn etwas aufgehoben wird und so weiter und so fort. Aber das ist eine Schad-Lesart, die nicht die drei Voraussetzungen einer authentischen Lesart erfüllt. Ibn Shihab, das er noch so zu lesen pflegte, weist auf eine von beiden Sachen. Entweder sie war zu seiner Zeit noch mutawater und authentisch überliefert, oder es weist darauf hin, dass er nicht mitbekommen hat, dass sie bereits aufgehoben ist. Wallahu a'lam. Ahmad sagte, Anbasa sagte, das heißt seine Überlieferung über Yunus, zu meinem Gedenken. Das heißt, lidhikri, aqim salata lidhikri. Das heißt, die gleiche Überlieferung besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vers so las, aqim salata lidhikri. Und genauso steht es auch in Surah Taha geschrieben. Ja, Ahmad sagte, Kara bedeutet Schlummer. Das hier geht einfach nur darum, dass ein Begriff im Arabischen Kara steht und im Deutschen wurde es mit Schlummer übersetzt. Das heißt für dich als Deutscher das Problem schon gelöst. Aber der Araber kennt das Wort Kara nicht. Es ist kein Wort, das gängig ist. Ja? Und deswegen bedarf es einer Erläuterung. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Sallallahu wa sallam wa baraka an Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.